Die Frau umfasste mit der Hand nach ihrem Mieder, trat vom Fenster zurück und setzte sich in den Ohrenstuhl. Sie holte tief Luft und griff sich ein über das andere Mal nach der Brust. Aber da stand sie auf, ging in den Garten, nahm dem Mädchen die Hand von den Augen weg und sagte, »Du bangst dich wohl nach eurem Hofe? In 3, 4 Tagen, denke ich, kann dein Vater wieder hin.« Dabei spricht sie ihr über die Backe. Nach dem Mittag war sie mit ihr allein im Hause. Drewes schlief, der Bauer war mit Uhl und dem Knecht nach den Koppeln gegangen und Mieken war in den Busch nach Feuerholz geschickt. »So«, sagte die Frau und zog das Mädchen neben sich auf die Bank. »Nun wollen wir beiden großen Frauensleute uns aber einmal gemütlich machen. Die Kinder schlafen wie die Ilke.« Das Mädchen wurde weiß und rot und konnte der Frau nicht in die Augen sehen. Die nahm sie bei der Hand. »Das ist mir doch verwunderlich, dass ein Mädchen wie du noch keinen an der Hand hat. Machst du dir aus den Mannsleuten nichts? Denn dass sie sich aus dir nichts machen sollten, das redet mir doch keiner ein.« Dem Mädchen ging die Brust auf und ab. Sie wusste nicht, wo sie mit den Augen bleiben sollte und wirkte, als ob ihr etwas im Hals steckte. »Wieschen«, sagte die Frau und legte ihr den Arm um die Schulter, »ich weiß mehr, als du dir denkst. Bleib ruhig sitzen, wir müssen einmal ganz offen reden.« Sie nahm die Hand des Mädchens und legte sie ihr an ihr nieder. »Fühlst du, wie mein Herz arbeitet?« Sie zog den Kopf des Mädchens an ihre Brust. »Jetzt kannst du es ganz genau hören.« Wieschen fuhr in die Höhe und sah die Frau ganz erschrocken an. »Ja, Mädchen«, sagte sie dann, »jetzt arbeitet es wie wild, und zu Zeiten ist es, als ob ich überhaupt keins habe.« Bei meinem Zwillingsbruder war es just so, mitten im hellen Lachen fiel er um und blieb uns weg. »Und so wird es mit mir auch gehen. Seitdem ich so Schreckliches mit ansehen musste, ist es ganz schlimm damit geworden. Wenn ich mich bloß ein ganz bisschen verjage oder wenn ich mich sehr freuen muss, dann bleibt mir das Herz stehen und hinterher ist es, als wenn es mir aus dem Halse heraus will.« Sie seufzte tief auf. »So, jetzt ist es wieder besser damit. Aber das kann heute sein oder morgen, denn lange dauert es nicht mehr und ich schlage um und dann...« Sie nahm das Mädchen fest in den Arm. »Dann haben meine Kinder keine Mutter, die für sie sorgt. Und nun«, sagte sie und trocknete sich die Augen aus, »weiß ich ein Mädchen, ein treues und gutes Mädchen, das meine Kinder von Herzen gern hat und ihren Vater auch. Und deswegen ist sie bis heute noch ledig geblieben, obzwar sie rundum die schönste von allen ist.« Wieschen schnappte erst nach Luft und mit einem Male fiel sie der Bäuerin um den Hals und weinte. »Ja, aber dafür kann ich doch nichts. Und es ist schlecht von mir, dass ich ihn dir nicht vergönnt habe, wo du doch 3-mal besser für ihn bist als wie ich.« Sie versuchte zu lächeln. »Aber so schlimm wird es doch mit dir nicht sein. Ich will meine Gedanken zu Bette bringen, denn...« Sie barg ihren Kopf von neuem an der Brust der Frau. »Du bist so gut, und aus mir macht er sich doch kein bisschen.« Die Bäuerin lächelte. »Wieschen, glaubst du, eine Frau als wie ich, die so viel durchgemacht hat, macht in solchen Dingen Spaß? Ich habe meinen Teil gehabt, Elend und Not genug und hinterher mehr Glück und Segen, als eine Frau in diesen Zeiten verlangen kann. Und wenn ich weiß, dass du einmal für die Kinder sorgen wirst, dann wird mir meine letzte Stunde nicht so sauer werden. Versprichst du mir das?« Das Mädchen nickte, ohne ein Wort zu sagen, und die Tränen liefen ihr über die Backen. Als der Bauer zurückkam, sah er seine Frau und dann das Mädchen an und sagte, »Ihr seht ja beide aus, als wenn ihr das Abendmahl genommen habt.« Die Bäuerin lächelte ihm zu, aber Wieschen ging schnell in das Flett. Am Morgen des Tages, an dem Drewes wieder nach Engelsen fahren sollte, setzte sich die Bäuerin zu ihm. »Drewes«, sagte sie und nahm ihn bei der Hand, und seine Augen, die lange nicht mehr so waren wie ehedem, bekamen ordentlich Feuer, als sie ihn ansah. »Drewes, jetzt will ich dir einmal etwas sagen, aber du darfst mir nicht dazwischenreden. Also höre zu. Du hast mir selber gesagt, du wirst aus Wieschen nicht klug, weil sie sich um die Mannsleute nicht kümmert. Seit letzten Friggetage weiß ich, warum das so ist. Sie hat allange einen, aber einen, der Frau und Kinder hat, und der an ihr vorbeisieht.« Sie drohte dem Bauern mit dem Finger, denn der machte seine bösesten Augen. »Erst abwarten und dann krumme Augen machen. Die Frau, von der ich rede, weiß das, und sie ist von Herzen froh darüber. denn sie ist sich bewusst, dass sie heute oder morgen sterben kann, weil sie ein schwaches Herz hat. Und nun kann sie sich für ihre Kinder keine bessere Zweitmutter wünschen und für ihren Mann. Denn hier liefen ihr die Augen an, keine bessere Frau als dein Wieschen. Denn die Frau, das bin ich, Triefspur. Sie fasste sich nach der Brust, holte tief auf und sah ihn freundlich an. So, nun weißt du es. Und ich denke, der Wolfspur wird dir als Eidam wohl passlich sein. Und mit Wieschen habe ich auch schon geredet. Natürlich kommt sie sich nun etwas dumm vor, aber sie kann mir jetzt mitten in die Augen sehen, denn sie weiß, wie ich ihr zugetan bin. Drewes schüttelte den Kopf. Er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Dann nickte er. Daran kannst du recht haben, Wolfsbäuerin. Darin hast du sicher recht, dass das Mädchen ihre Gedanken da hat, wo du meinst. Nun wird mir allerlei klar, wo mir bis zur Stunde Busch und Kraut vor war. Aber das andere, das schlage dir mal aus dem Kopf. Du siehst aus wie das ewige Leben. Und wenn ich 30 Jahre jünger wäre und du ein lediges Mädchen, denn so solltest du mal sehen, wer sich am meisten um dich kümmern täte. Er lachte lustig. Wenigstens tat er so, aber sogleich schrie er, »Wieschen, Wieschen, Mieken, Mieken!« Denn die Bäuerin war vorn übergeschlagen und lag mit dem Gesichte auf seinem Schoße, und als Wieschen hereinkam, sah sie zum ersten Mal in ihrem Leben, dass ihr Vater Angst haben konnte. Richtige Angst, denn er hatte ein paar ganz unglückliche Augen im Kopfe. Die Bäuerin kam bei Kleinem wieder zu sich und sah beim Essen so frisch aus und gesund wie immer. Aber bevor Drewes in den Wagen stieg, nahm er sie bei der Hand und sagte, »Ich komme bald wieder, halte dich gesund.« Und dann drehte er sich um, denn dass ihm die Augen nass wurden, das brauchte keiner einer zu sehen. Wieschen aber nahm die Bäuerin um den Hals und weinte hellwegelos, so dass Harm hinterher den Kopf schüttelte und sagte, »Ein putzverwunderliches Mädchen, diese Wieschen. Erst dachte ich, sie kann dich vor dem Tod nicht ausstehen, und jetzt hat sie dich, als wenn sie dich vor Gernhaben auffressen will.« Dann stieg er auf den Rappen und ritt mit Tedel hinter dem Wagen her. Vom Wieschen bekam er aber kein vernünftiges Wort heraus, und er wusste nicht, was er von ihr halten sollte. Es war überhaupt ein putzwunderlicher Tag, denn als Wulf gegen Abend mit Tedel zurückritt, hörten sie etwas singen, und als sie sich in die Bügel stellten, sahen sie einen Mann hinter einem Machangel sitzen, der ein Knie zwischen den Händen hielt und lauthals sang, »Umgürte die, o Gott, mit Kräften in ihrem Amt, Beruf und Stand, die es zu Predigtamt Geschäften dein gnadevoller Ruf gesandt.« Die beiden Bauern sahen sich an und schüttelten die Köpfe. Aber als der Vers zu Ende war, ritten sie dicht heran, denn dass sie diesen Mann gegenüber nicht scharf zu machen brauchten, das war so klar wie eine Brandheide. »Guten Abend«, rief der Bauer. »Na, was machst du denn hier?« Der junge Mann nickte, stand langsam auf und sagte, »Ich wünsche ihm dasselbe. Und was ich hier mache? Ich warte, was der Herr mir schickt. Doch gestatte er mir, da ich ein Prediger bin, wenn auch ohne Amtes seit einiger Zeit, dürfte mir wohl die Anrede ihr und Herr zukommen.« Nihus griente und der Bauer lachte, »Nichts für ungut, euer Ehren, aber dass ihr ein geistlicher Herr seid, konnte ich euch von der Nase nicht ablesen. Aber wo kommt ihr her und wohin des Weges? Nehmt meine Neubegier nicht krumm, doch es geht jetzt nicht gerade sauber auf der Welt her, und wer sich bei uns blicken lässt, der muss uns schon Rede und Antwort stehen.« Der Fremde sah ihn mit klaren Augen an. »So wisse er denn, ich bin der Kaplan Jakobus Jeremias Josephus Putfarkenius. Seitdem der Herr den Jebusitern Macht über die Gerechten gegeben hat und als Strafe für unsere Sünden ihnen die Zuchtruten des Restitutionsediktes verlieh, ward ich meiner Kapellanstelle ledig und bin wie ein Blatt, das der Wind vor sich herweht.« Der Bauer lachte, »Viel anders seht ihr auch nicht aus. Aber da wir doch gerade vespern wollen und mehr bei uns haben, als wir brauchen, und ihr nicht so aussehet, als hättet ihr heute schon satt gekriegt, so könnt ihr mittun, wenn ihr dazu Lust habt.« Der junge Geistliche sah gegen den Himmel. »Herr«, rief er, »deine Güte währet ewiglich.« Er gab dem Bauern die Hand. »Es war gestern Morgen in dem Dorfe Fuhrbergern, als ich das letzte Stück Brot aß. Seitdem ist die Rinde der Birkenbäume meine Nahrung gewesen, Doch bin ich dieser Speise nicht gewöhnt und wollte fast verzagen, wenn ich mich nicht mit dem Spruche getröstet hätte, der, der die jungen Raben speist, wird auch meiner nicht vergessen. Er aß wie ein Drescher und hinterher sah er gleich ganz anders aus. Die Hose hing ihm nicht mehr so bummelig vor dem Leibe. Dankbar sah er den Bauern an und fragte dann: »In Fuhrberg habe ich die Bekanntschaft eines Bauern gemacht, der Ludolf Fieken heißt und zu Ramlingen gebürtig ist. Zu diesem Manne fasste ich ein Zutrauen, obzwar er mir nicht auf dem Wege des Herrn zu wandeln schien, dieweil er Flüche und unnütze Schwüre aus seinem Munde herausgehen ließ. Aber der Herr wird ihn schon erleuchten, denn er hat mich aus den Händen der Heiden gerettet, so man Tata nennt, und unaufgefordert sein Brot mit mir geteilt und sein Bier, als er hörte, dass ich nüchtern war wie ein Kindlein, das zum ersten Male die Wand beschreit.« Er sah den Bauern mit seinen großen hellen Augen an. »Kennt ihr hier in der Gegend einen Mann namens Harm Wulf? An den hat mich der Ramlinger gewiesen, denn er sagte mir, derselbe könne in seinem Dorf, dessen Namen mir entfiel, vielleicht einen Prediger gebrauchen. Und die Ehefrau dieses Mannes soll, wie mir gesagt wurde, eines ausgetriebenen Predigers Tochter sein.« Der Bauer lächelte: »Hat Fieken Ludolf euch kein Zeichen mitgegeben?« Der andere nickte: »Das wohl, doch scheint es mir dürftig zu sein, und fast hätte ich es von mir getan. Seht her!« Er zog einen Lappen aus der Tasche und wickelte eine Rabenfeder aus, die zweimal geknickt und deren Enden auf geheime Art ineinander gedreht waren.